Herzlich willkommen zur 105. Ausgabe des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute zwei Damen im Podcast. Endlich mal wieder Frauen im Podcast. Wunderbar, weil IT besteht nicht nur aus Männern, sondern auch aus wirklich klugen Frauen. Und damit begrüße ich heute die Anita und die Laila. Hallo. Hallo. Hi. Anita, magst du mal anfangen mit einer Vorstellungsrunde? Gerne. Anita Klingel, ich arbeite bei der PD, das ist die Inhouse-Beratung des Bundes und leite dort unser KI-Team. Das heißt, überall da in der Verwaltung, wo KI-Projekte tatsächlich umgesetzt werden sollen, Strategien entwickelt und so weiter, kann sich die Verwaltung an uns wenden. Und mein Haus- und Hofthema innerhalb dieses Teams ist die KI-Governance, also Fragen von Regulierung und Einbindung von Prozessen. Ja, und du hast ein Paper geschrieben, glaube ich, oder? Und ich bin im Rahmen dieser Funktion bei Next. Next ist ein Verwaltungsnetzwerk, was hoffe ich allen HörerInnen was sagt. Wenn nicht, bitte meldet euch dort an. Und dort haben wir gemeinsam mit 19 anderen mutigen MitstreiterInnen aus allen Ebenen der Verwaltung überlegt, wie wir die KI-Verordnung auf die Straße bringen können. Genau, mit Vincent habe ich schon einen Podcast zu Next gemacht. Also das sollte eigentlich allen Hörern bekannt sein. Und das kann ich nur unterstreichen, anmelden. Und Laila, hallo, ich grüße dich. Ja, hi Thorsten, hi Anita. Ich freue mich sehr aufs Gespräch erstmal. Ich stelle mich aber auch gerne einmal vor. Mein Name ist Laila Fettic. Ich leite das Projekt Ethik der Algorithmen zusammen mit meiner tollen Superkollegin Julia Gundlach. Und gemeinsam sind wir bei der Bertelsmann Stiftung mit unserem Team unterwegs und untersuchen gesellschaftliche Risiken und Folgen algorithmischer Entscheidungssysteme und versuchen Lösungen zu entwickeln, wie diese Risiken angegangen werden können und die Chancen von Algorithmen genutzt werden können. Und das insbesondere eben auch durch die Verwaltung. Und in diesem Rahmen haben wir eine Handreichung für die digitale Verwaltung entwickelt, die in 22 Schritten zeigt, wie man KI und Algorithmen so einsetzt, dass sie nichts falsch machen, im Groben und Ganzen gesagt. Und ich freue mich, wie gesagt, aufs Gespräch. Du hast am Anfang gesagt, du freust dich darüber, dass wir hier zwei Frauen sind. Und vielleicht nochmal Werbung vorab. Wir haben eine Liste bei Algorithmenethik veröffentlicht, die über 100 Expertinnen listet und damit wirklich auch Schluss macht mit der Aussage, ich habe leider keine Expertin für IT-Fragen gefunden, denn die gibt es en masse wie Sand am Meer. Und wir sollten auf jeden Fall diesen Frauen das Gehör schenken, was sie verdienen. Ja, den Link dazu, den werde ich in die Shownotes reinschreiben. Und ich kann das nur unterschreiben. Also ich arbeite bei der AKDB und in der AKDB ist, glaube ich, die Frauen- und Männerquote so fast 50-50. Und das ist hervorragend. Also ich habe auch eine Chefin direkt über mir arbeitet und unser Vorstand besteht auch aus Mann und Frau. Also ich kann nur unterschreiben, dass hier viele, viele Experten gibt oder Expertinnen. Aber Laila, wir haben eine lustige Kennenlerngeschichte, weil wir beide zum Digitalplan Bayern eingeladen wurden. Und da haben wir uns in einer Gruppe getroffen, in der E-Government-Gruppe, und haben da so vor uns hingearbeitet. Also nicht vor uns hingearbeitet, gestresst vor uns hingearbeitet. Unter Zeitdruck und Schweiß und Tränen. Genau, unter Zeitdruck und Schweiß. Und hinterher haben wir festgestellt, Mensch, wir könnten da mal reden. Und da hast du mir noch gesagt, oh, ich habe da so eine Handreichung geschrieben. Kannst du vielleicht kurz zu der Handreichung was sagen? Ja, sehr gern. Also zunächst einmal vielleicht als Disclaimer, ich komme nicht aus Bayern und der Digitalplan Bayern, das ist also ein partizipativer Prozess, wo auch die Zivilgesellschaft eingeladen war und das kommt ganz selten vor. Und deshalb will ich das vielleicht nochmal vorab lobend erwähnen, weil Zivilgesellschaft, das sind ganz viele verschiedene Vereine, Stiftungen, die sich auch rund um das Thema Digitales bemühen und die zu stärken und denen Platz zu schenken. Ja, das fand ich einfach super. Ja, ich war da auch als Zivilgesellschaft eingeladen und nicht in meiner Eigenschaft als Mitarbeiter der AKDB, sondern als Podcaster des E-Government Podcast. Da hat man mich als Zivilgesellschaft mit ausgewählt. Super. Aber das war eine ganz, ganz nette Veranstaltung, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Genau. Es geht erstmal um KI, ja. KI-Ethik und ja. Worum geht es an der Handreichung? Ja, also im Grunde genommen immer noch ein frisches Thema, da kann gleich Anita auch zu erzählen, wahrscheinlich aus ihrem Maschinenraum sozusagen. Aber KI als Schlüsseltechnologie, als Motor der Digitalisierung, das ist für viele aus der Verwaltung immer noch ein Thema, was nicht ganz so nah ans Arbeiten kommt, beziehungsweise immer noch in Dystopien und Utopien verhandelt wird. Und trotzdem haben wir uns bei der Bertelsmann Stiftung auf den Weg gemacht, gerade zu KI-Themen entsprechend auch Lösungen für die Verwaltung zu entwickeln. Lösung meint, KI hat wie jede Technologie gute und schlechte Seiten, aber es kommt vor allem eben darauf an, wer und wie sie gestaltet wird. Und um mit diesen, ja, mit den gesellschaftlichen Folgen umzugehen, damit die Verwaltung das auch gut kann, haben wir eben eine Handreichung entwickelt. Und wenn ich von wir spreche, dann war ich das nicht alleine in Gütersloh bei einem Gläschen Wein, sondern das ist tatsächlich ein ganz schön langer Prozess gewesen. Also wir haben erst die Algo-Rules entwickelt, das sind 9 Ethikregeln für die Gestaltung von Algorithmen und KI. Das waren über 400 Expertinnen, Personen aus der Praxis, die da beteiligt waren und mit uns, der Bertelsmann Stiftung und dem iRights Lab diese Regeln entwickelt haben. Und dann haben wir eben Praxislösungen erarbeitet und da waren auch noch sehr, sehr viele Expertinnen aus der Verwaltung selbst dabei. Und die Handreichung, ich habe es schon in aller Kürze gesagt, 22 Schritte zum Glück haben wir es irgendwann mal genannt, weil es anhand eben eines idealtypischen Prozesses in der Verwaltung zeigt, wann muss ich was beachten, wenn auf einmal die Chefin oder der Chef sagt, setz doch mal KI ein für ein noch nicht definiertes Problem. Und dabei kann man auf jeden Fall auf viele Fallstricke stoßen. Und was genau, können wir auch im weiteren Verlauf super gerne nochmal adressieren. Aber ich glaube, das war so ein guter erster Überblick. Mhm. Aber KI ist nicht sowas wie Blockchain. Also wir haben eine Lösung und suchen das Problem dafür, oder? Naja, also ein Experte hat es mal vor einiger Zeit gesagt, die KI-Rockstars suchen leider Gottes öfter die Probleme zu ihrer schon fertigen Lösung. Also wir haben hier tatsächlich schon auch häufig das Problem, dass erst die Lösung, also eine KI-Technologie, im Raum steht und dann wird das passende gesellschaftliche Problem gesucht. Und das ist ein Fehler von Anfang an, der sich dann auch, der in den weiteren folgenden Prozessen negativ auch niederschlagen wird. Und deshalb, also KI ist ein frisches Thema in der Verwaltung. Wir haben aber auch ein paar gute Praxisbeispiele gezeigt, wo es ganz sinnvoll auch eingesetzt wird. Aber wir haben eben auch aufgezeigt mit den Beispielen, dass es am Anfang gar nicht ums Technische geht, sondern um die Frage, welches gesellschaftliche Problem möchte ich eigentlich lösen und kann die KI denn dabei helfen? Ein Fallbeispiel, Chatbot Bobby in Berlin, der ist berühmt geworden, wenn man so möchte, weil der ganz viele Corona-Informationen geteilt hat in einer Zeit, wo halt auch viele Bürgerinnen unsicher waren. Dann gab es auch Fallbeispiele rund ums Predictive Policing, also wenn die Polizei im Grunde genommen algorithmische Entscheidungssysteme einsetzt, da haben wir Horrorszenarien aus den Staaten. Hier in Deutschland sieht das Ganze doch ein Ticken anders aus, glücklicherweise. Und ja, also das sind so ein paar Beispiele aus der Verwaltung, aber ich glaube, Anita hat da auch aus ihrem Maschinenraum noch mehr und anschaulicheres Material dabei. Ganz kurz noch da, du hast Predictive Policing gesagt, also ich hatte in den einen oder anderen Podcast schon auch mal über Predictive Government gesprochen. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, was das bedeutet. Also hinter dem englischen Fachbegriff versteckt sich das deutsche, ja wahrscheinlich noch verklausuliertere, vorausschauende Polizeiarbeit. Und was heißt vorausschauende Polizeiarbeit? Hier in Deutschland heißt es oftmals, dass mit den algorithmischen Entscheidungssystemen ein Lagebild gezeichnet wird über bestimmte Situationen, die man vor Ort in der Nachbarschaft wiederfinden kann auf Basis von geografischen Daten. Also es geht hier nicht darum, vorauszuschauen, ob eine Person kriminell wird und wenn ja, wo und wann. Das wäre fast wie ein Blick in die Kristallkugel. Das gibt es hier in Deutschland Gott sei Dank nicht. Aber vorausschauende Polizeiarbeit ist in Deutschland, wenn Nachbarschaften bestimmte Gebiete auf wiederkehrende Muster analysiert werden. Wenn also häufiger mal die Kriminalitätsrate höher ist, dann würde man hier Muster versuchen herauszudeuten aus den Daten. Nicht der Polizist selber, sondern eben das algorithmische Entscheidungssystem, was er ansetzt. Aber ja, das im Groben. Aber ich glaube auch, Anita hat da im Zweifel nochmal ein gutes Beispiel dabei. Vielleicht eine Einlassung zu Predictive Policing, weil ich finde es zwei von diesen Punkten sehr gut illustriert, die Laila ja auch schon angesprochen hat, auf die man ein bisschen achten muss. Das eine ist, dass die Annahme von Predictive Policing auf einer wissenschaftlichen Theorie basiert, die heißt Near Repeat Theory. Und die besagt, dass wenn Einbrecherbanden einmal in der Gegend eingebrochen sind, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie in derselben Gegend nochmal zuschlagen werden. Hintergrund ist, dann kennen sie die Fluchtwege, sie haben sich da schon mal irgendwie zurechtgelegt und warum weiterfahren. Diese grundlegende Theorie ist erstens umstritten, also ob das überhaupt stimmt, dass sie dann in demselben Wohngebiet zuschlagen. Und zweitens, was bei dem Einsatz von Predictive Policing auch häufig nicht berücksichtigt wird, ist, dass in dem Moment, wo ich Wohnungseinbrüche messe, mittels dieser Software, die also einfach die eingehenden Einbruchsmeldungen annimmt und dann, wenn sie feststellt, da ist irgendwie eine lokale Kumulation, dann informiert sie die Polizeistreifen, fahrt doch bitte in diesem Wohnviertel mehr Streife, da sind jetzt irgendwie in den letzten 24 Stunden dreimal hintereinander eingebrochen worden, da ist offensichtlich eine Bande am Werk. Macht erstmal total Sinn, führt aber zu zwei Ausweichbewegungen und das sind eben Sachen, die man mitbedenken muss, wenn man solche Systeme einsetzt. Die eine ist, dass sobald die Banden mitbekommen haben, wie die Software funktioniert, und da könnte die Pressemitteilung dezent Hinweise geliefert haben, haben sie angefangen, dann eben Handtaschendiebstähle oder Fahrraddiebstähle zu begehen, weil die nicht aufgenommen wurden von der Software. Das wurde inzwischen behoben, aber das war die erste Iteration. Das heißt, wir haben zwar die Wohnungseinbrüche messbar vermindert, haben aber die Zahl der Taschendiebstähle und die Zahl der Fahrraddiebstähle hochgefahren, weil den Einbrechern ist es halt egal unter uns, ob sie der Oma die Handtasche in der Wohnung klauen oder auf der Straße. Und die zweite Ausweichstrategie, die sie gefahren haben, sobald sie wussten, wie das System funktioniert, haben sie eben 2 bis 3 Einbrüche in Viertel A vollzogen, haben gewartet, bis die Polizei dort ihre Ressourcen hinschickt und sind dann in Viertel B ganz entspannt einkaufen gegangen, weil da war ja dann niemand. Und das ist auch ein Punkt, den wir berücksichtigen müssen neben diesen Anreizsystemen, ist es, dass es die Gesamtverfügbarkeit der Ressourcen nicht erhöht. Also nur weil wir jetzt KI einsetzen, können wir die verfügbaren Polizisten vielleicht anders verteilen. Die Zahl der überhaupt verfügbaren Polizisten erhöhen wir damit nicht. Und das sind vielleicht zwei, finde ich, sehr einsichtige Beispiele für die Begrenzungen, die der Einsatz von KI mit sich bringt und wo einfach diese Handreichung von Laila mit den 22 Schritten hilft, dass sowas nicht erst im Nachhinein total logisch erscheint, so wie wir jetzt alle nicken, das können die HörerInnen nicht sehen, sondern dass wir sowas vielleicht noch, bevor wir es implementieren, uns die Frage stellen, ob wir Anreizsysteme verändern. Ja, wenn ich da ganz kurz rein kann, Anita, ich dachte auch, das sind also die Punkte, die du ansprichst, das sind im Grunde genommen die ersten 2 Schritte der Handreichung. Ziele formulieren, Wirkung abschätzen. Und das heißt also, wenn du den ersten Schritt verfolgst, dann passiert dir nicht das, was leider Gottes noch immer viel zu häufig passiert, nämlich dieser Verfall in Techno-Solutionism. Der Glaube, dass Technologie alle gesellschaftlichen Probleme löst. Und wenn du am Anfang eben das Ziel formulierst für das algorithmische Entscheidungssystem, dann wird es dir nicht passieren, dass du glaubst, dass beispielsweise die Kriminalität insgesamt bekämpft werden kann und gelöst werden kann durch den Einsatz von KI. Das wird dir nicht passieren. Du wirst darauf nicht reinfallen als Verwaltungsmitarbeiter oder Mitarbeiterin oder auch als Führungskraft. Und das zweite, Wirkung abschätzen, da gilt es also nicht erst im Nachgang, sondern vorab eben einmal zu auch eine Art Technikfolgeabschätzung zu machen, zu überlegen, welche wenn dann Beziehungen folgen, denn wenn ich das KI-System einsetze. Und ja, das sind die ersten 2 Schritte und die haben nichts mit IT-Kenntnissen unbedingt zu tun. Dafür brauche ich keine EntwicklerInnen, keine ProgrammiererInnen, sondern eigentlich ExpertInnen aus den Fachbereichen, die ich hier konsultiere, die betroffenen Nachbarregionen, wie auch immer, Nachbarschaftsbetroffenen. Und dann kann ich ein gutes erstes Bild skizzieren über diesen Einsatz von Technologie. Also eine kleine Nachfrage von mir hat uns gleich komplett abgebracht vom Pfad. So KI-Systeme sind ja immer dafür da, um zu unterstützen, also quasi Assistenzsysteme, um den Menschen zu entlasten oder den Menschen Entscheidungshilfen zu geben. Wenn wir es in der öffentlichen Verwaltung einsetzen, sollte das ja wahrscheinlich auch dem Gemeinwohl dienen. Ihr lacht alle so schön. Warum? Warum sollte das dem Allgemeinwohl dienen und nicht einfach so, zack, wir machen alles automatisiert, da geht's schneller, sparen wir uns auch um Geld? Ja, im Grunde genommen bringst du mich so ein bisschen auf das Thema, ja, Gemeinwohlorientierung. Da leuchten meine Augen natürlich aus der Zivilgesellschaft, weil was wir sehen, ist also insgesamt in der Gesellschaft natürlich so ein effizienzgetriebener Leistungsgedanke, also KI-Systeme, die uns schneller, höher weiterbringen. Und gerade die Verwaltung oder die öffentliche Hand kann hier eine Vorbildfunktion einnehmen und zeigen, dass KI-Systeme vielleicht Prozesse auch schneller machen können, aber in erster Linie vor allem einen Mehrwert, einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten sollten. Und deshalb finde ich das ganz toll, wenn der Staat KI und KI-Systeme beziehungsweise algorithmische Entscheidungssysteme einsetzt, immer dort, wo der Gesellschaft daraus ein Nutzen entstehen kann. Und davon gibt es leider Gottes noch zu wenige Beispiele. Das haben wir auch mal in einer Medienanalyse gezeigt. Da haben wir aufgezeigt, dass im Grunde genommen der Diskurs rund um KI und Algorithmen vor allem von Unternehmen getrieben wird, vor allem mit dem Fokus auf Effizienz und schnelle Gewinne. Und hier müssen wir, glaube ich, insgesamt in der Gesellschaft zu einem Wandel kommen und uns überlegen, wo kann Technologie eingesetzt werden, um einen Gemeinwohlnutzen zu stiften. Und wie gesagt, die Verwaltung ist eigentlich eine schöne Spielwiese dafür. Ich hätte noch eine ketzerische Antwort aus Verwaltungssicht. Und zwar, Verwaltung müsste idealerweise dem Gemeinwohl dienen. Das ist uns vielleicht in der Verwaltung nicht in jedem Tag unseres Lebens so bewusst, aber das ist der eigentliche Auftrag. Und KI hilft uns somit, unseren eigenen Daseinszweck zu erfüllen. Genau, also nicht nur Verwaltung, sondern auch Staat hat dem Allgemeinwohl zu dienen. Wo ich vorhin gerade noch hin wollte, ist, kennst du schon Anwendungen oder kennt ihr schon Anwendungen, die in der öffentlichen Verwaltung schon vorhanden sind? Es werden wahrscheinlich noch nicht so viele sein, oder? Das kommt tatsächlich darauf an, wo man die Definition eines algorithmischen Systems ansetzt. Also wenn man diesen Buzzword-Begriff KI mal auseinandernimmt, dann verstehen darunter ja die meisten Leute irgendwie Roboter, die selbstständig lernen, selbstfahrende Autos und so weiter. Das ist tatsächlich noch in Entwicklung. Wenn wir ein bisschen tiefer gehen, mein Lieblingsanwendungsbeispiel ist die Handy-App, mit der Behördenschreiben automatisch übersetzt werden können. Vielleicht zur Erklärung, ich habe einen nicht-deutschen Hintergrund, meine Eltern haben Deutsch nicht als Muttersprache. Diese Behördenschreiben sind echt schwierig. Und ich habe ein Einschulungsschreiben bekommen mit 3 Schularten und meine Eltern dachten sich, cool, Hauptschule, Haupt ist immer die größte Straße, Hauptstraße, also ist Hauptschule auch die beste Schule, da schicken wir das Kind hin. Jetzt gibt es auf diesen Schreiben einen kleinen QR-Code unten rechts auf dem Papier. Das holen sich meine Eltern über die Handy-App, halten die Kamera über das Schreiben und kriegen es automatisch in ihre Muttersprache übersetzt. Mittels Fachbegriff Augmented Reality. Das geht schon. Und es führt einfach dazu, dass diejenigen BürgerInnen, die unglücklicherweise unsere schöne Sprache nicht mit Geburt gelernt haben, trotzdem eine Chance haben, mit uns als Verwaltung zu interagieren. Und ich muss sagen, sogar als deutsche Muttersprachlerin profitiere ich manchmal davon, mir gewisse Schreiben nochmal in leichter Sprache durchzulesen. Aber das ist nicht dieses System von Google, das ist ein extra eigenes System, oder? Geht sowohl als auch. Auch das ist nochmal ein Punkt, auf den wir vielleicht später kommen können. Sowohl Eigenentwicklung als auch Drittparteienanbieter können wir in sowas einbinden. Hast du da ein konkretes Beispiel? Also ich würde es gerne in den Shownotes auch mit verlinken, dass man sich das mal anschauen kann. Kann ich dir gerne einen Link zuschicken. Okay, also da ist quasi ein QR-Code auf das Dokument aufgedruckt und da lade ich mir quasi dann die Übersetzung runter. Genau. Hältst deine Kamera auf den Brief und dann erscheint er in Farsi, Türkisch oder was auch immer du anwählst. Okay, die Übersetzung ist so, wie Google-Übersetzungen allgemein sind, von der Qualität, aber es hilft halt trotzdem schon mal im Vergleich zu dem, was du als Nicht-Muttersprachler mit einem deutschen Behördenbrief sonst anfangen könntest. Okay, ist aber in Realtime dann übersetzt und nicht irgendwie. Okay, weil man könnte ja theoretisch auch hinter dem QR-Code das Schreiben nochmal in einer echten Sprache, nicht nur so eine Sofortübersetzung ablegen. Könnte man, wäre dann aber tatsächlich gar nicht mehr KI. Nee, man muss ja nicht überall KI einsetzen. Genau. Wobei wir wieder bei Lösungen und Problemen wären. Ja, voll. Aber vielleicht nochmal, um hier anzusetzen. Du fragst, kennt ihr Beispiele? Gibt es Beispiele? Ich glaube, das Nummer 1 Problem hier ist, dass wir in der Verwaltung selbst, aber auch darüber hinaus, keinen regelmäßigen und allumfassenden Überblick über alle angewendeten algorithmischen Entscheidungssysteme bekommen. Also ich rede hier nicht von den intelligenten Excel-Listen, sondern wirklich von den Systemen, die einen Einfluss auf unser gesellschaftliches Zusammenleben haben. Und die Verwaltung hat an der Stelle ein großes Transparenzproblem. Und das ist nicht nur zulasten der Bürgerinnen, sondern eben auch zulasten der Verwaltung selbst, die eben nicht in der Lage ist, mal eben so von der Stadt Mönchengladbach zu lernen, die vielleicht schon Systeme einsetzt, oder von Bayern, was insgesamt auf der Landesebene entsprechend schon Systeme einsetzt. Und wir aus der Zivilgesellschaft können da eben nur insofern helfen, als dass wir beispielsweise mit einem Automating Society Report, den wir zusammen mit Algorithm Watch gemacht haben, alle Fallbeispiele, die uns spannend erschienen, auch mal gemappt haben. Und da waren dann auch so Sachen dabei, wie ein Krisen- und Konflikt-Predictive-System, was aktuell vom Auswärtigen Amt eingesetzt wird und eben im Vorfeld schon Krisen- und Konfliktherde identifizieren soll. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation ist das natürlich ein hochriskantes und brisantes Beispiel. Und davon wissen leider nur die wenigsten. Und das Auswärtige Amt hat da auch nur einen halben Absatz auf ihrer Webseite zu veröffentlicht. Und das finde ich eine vertane Chance für uns als Gesellschaft, aber auch für die öffentliche Hand als solches. Vielleicht, um da noch was für die Shownotes auch reinzupacken. Es gab in den letzten Wochen eine Anfrage einer linken Abgeordneten, wie viele KI-Systeme tatsächlich eingesetzt werden von der Bundesregierung. Ich fand zwei Aspekte interessant. Also rauskamen über 80 verschiedene Systeme, die allein auf Bundesebene bisher eingesetzt werden. Davon hatte exakt eins ein systematisches Risikomanagementsystem. Mhm. Und ich sage nicht, dass alle 80 ein System haben müssten. Ja, wir können auch nachher nochmal über Kritikalitätseinschätzungen sprechen. Aber eins von 80 erscheint mir zu gering. Und das Zweite, was die Anfrage gezeigt hat, der komplette Sicherheitsbereich wurde ausgeklammert aus Vertrauensschutzargumenten. Ich kann das in Teilen verstehen, aber auch das macht natürlich die Arbeit von NGOs wie Lailas Verein schwierig, weil ein Teil der kompletten, dessen, was passiert, passiert abseits von zivilem Oversight. Ja, das ist generell bei den ganzen Ermittlungsbehörden ist es schwierig, da überhaupt Informationen zu bekommen, was ich auch sehr schade finde, weil was passiert denn, wenn das Tool offengelegt wird? Es geht ja immer um die Algorithmen dahinter. Die Antworten würden uns teilweise nicht erschrecken und irritieren, sondern im Zweifel eher zum Gegenteil führen, nämlich dass Bürgerinnen wissen, das sind gar nicht so schlimme Systeme, sondern im Zweifel entlasten sie die oftmals auch zeitlich überforderten Verwaltungsmitarbeitenden. Und das ist wirklich, wie gesagt, eine vertane Chance. Ich möchte vielleicht noch zwei Punkte machen in aller Kürze. Die Verwaltung kann hier auch meiner Meinung nach einen Schritt vorwärts gehen und auch eine Vorbildfunktion ausfüllen, indem sie beispielsweise auf Transparenzregister setzt. Also indem sie sich der Idee aus Amsterdam und Helsinki anschließt und KI-Register implementiert. Wir im Projekt werden tatsächlich jetzt an dieser Idee weiterarbeiten und freuen uns über jede Verwaltungsbehörde, die da Lust zu hat und sich mit uns austauschen würde. Solche KI-Register wären an dieser Stelle in jedem Fall eine ganz praktische Hilfe. Und der zweite Punkt geht dann in Richtung KI-Verordnung. Ich glaube, gerade Anita hat hier eine große Expertise und kann da noch ein paar Punkte einbringen. Aber im Groben und Ganzen zeigt sich auch schon, dass nicht alle Systeme unbedingt gleichermaßen aufgelistet werden müssen, beziehungsweise dieselbe Aufmerksamkeit brauchen. Ich habe am Anfang gesagt, ich rede nicht von der intelligenten Excel-Liste. Die würde unter der aktuellen KI-Verordnungsdebatte auf europäischer Ebene gar nicht unbedingt überhaupt unter Beachtung finden, weil die gar nicht so ein großes gesellschaftliches Risiko hat. Was aber tatsächlich ein großes Risiko hätte, sind Anwendungen wie beispielsweise Gesichtserkennungstechnologien. Und hier müssen wir auf jeden Fall auch in Zukunft einen Blick drauf werfen. Du hast gerade KI-Verordnung gesagt, wenn ich mich recht entsinne, auf EU-Ebene. Was ist denn die KI-Verordnung? Ist das tatsächlich ein Gesetz, was das Ganze versucht, hier das Ganze ein bisschen einzufangen, ein bisschen einzuhegen und in gerichtete Bahnen zu lenken? Ein Gesetz ist es leider noch nicht. Es ist derzeit ein Entwurf. Die Europäische Kommission hat den vorgelegt. Und vielleicht der beste Vergleich ist, wir kennen die Datenschutzgrundverordnung. Was Ähnliches wird versucht, dort zu machen für KI. Das heißt, das ist der Versuch, EU-weit Standards und regulative Rahmen zu geben dafür, wie KI angewendet werden kann. Und Herzstück des Ganzen ist die von Leila gerade angedeutete Kritikalitätseinstufung. Also es gibt 4 Stufen von völlig unkritisch. Mein Beispiel dafür ist immer, wenn der Wirt seine Schrauben mit Bilderkennung nach gute Schraube, schlechte Schraube sortiert, dann haben wir da, glaube ich, gemeinwohlorientiert wenig Probleme mit. In dem Moment, wo die Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz mich als Mensch einstuft und ich eventuell polizeiliche Maßnahmen reinkomme, dann kommt das in eine Kritikalitätsstufe 3 und es gibt noch eine Kritikalitätsstufe 4 für gesellschaftlich inakzeptabel. Was wäre das zum Beispiel gesellschaftlich inakzeptabel? Gesellschaftlich inakzeptabel wäre zum Beispiel etwas, wo du auf Basis deiner medizinischen Daten eingeschätzt wirst. Also wenn du Raucher bist, dann kriegst du keine Krankenversicherung mehr. Das ginge. Perspektivisch haben wir uns aber als Gesellschaft in Europa einfach darauf geeinigt, dass wir das nicht haben wollen. Mhm. Oder das berühmte chinesische Social Scoring System. Also in China bekommst du Bürgerpunkte für gutes und schlechtes Verhalten. Auch das wollen wir in Europa nicht. Das wären Cat4-Systeme. Und der große Vorteil dieser KI-Verordnung ist, dass sie eben dadurch durch diese 4 Stufen versucht, ein Gleichgewicht zu schlagen zwischen Innovation einerseits. Also wir wollen nicht alle KI-Systeme in regulativen Anforderungen ersticken. Und gleichzeitig müssen wir aber eben dafür sorgen, dass es auch nicht mehr der wilde Westen ist, der es bis eben war. Und deswegen wird diese Verordnung momentan heiß umstritten debattiert mit sehr unterschiedlichen Interessensvertretenden, die da aus allen Richtungen zerren. Und gibt es da auch Bestrebungen in Deutschland, da Gesetze zu finden, oder wartet man erstmal die Verordnung auf Europaebene ab? Die Verordnung würde durchgreifen, also die würde auch für uns gelten. Und tatsächlich hat das die nationalen Diskurse, die wir bisher hatten, und da gab es zum Beispiel eine Enquete-Kommission, die sich auch mit solchen KI-Standards beschäftigt hat, die werden jetzt eingebunden auf dieser europäischen Ebene, weil wir jetzt natürlich versuchen, dort mitzuziehen. Inwieweit das dann operationalisiert werden kann für Deutschland, war eben Teil des Papers, was wir mit Next geschrieben haben und geguckt haben, wie dieser europäische Rahmen auf das deutsche, doch sehr föderal und sektoral differenzierte System angepasst werden könnte. Gehen wir nochmal wieder zurück ein bisschen in die Technik, nachdem wir jetzt gerade so einen Ausflug in die juristische Ecke gemacht haben. Solche KI-Systeme für die öffentliche Verwaltung, die werden ja von irgendjemanden auch programmiert. Wer legt denn fest, wie so ein KI-System zu funktionieren hat? Machen das die Verwaltungen selbst? Machen das Dienstleister? Wahrscheinlich gibt es einen Idealweg. Wir unterscheiden bei der PD eigentlich so 3, ich sag mal, Eingangskanäle. Der erste ist, es gibt ein fachliches Problem, was die Verwaltung lösen möchte. Also zum Beispiel, ich möchte irgendwie Kita-Plätze besser verteilen. Da gibt's auch ein sehr spannendes Paper von der Bertelsmann-Stiftung zu. Und wir kommen aus einer Fachlichkeit. Weg 2 ist, wir kommen aus dem politischen Wunsch, doch bitte was mit KI zu machen. Lass ich einfach so stehen. Und Weg 3 ist, wir kommen von Anbietenden. Also da kommt eben das Start-up, da kommt ein Anbieter aus irgendeiner KI-Ecke und sagt, ich habe eine Lösung und ich suche jemanden mit Problem. Und diese 3 Eingangskanäle sind die wir am häufigsten erleben. Ausnahmen bestätigen die Regel. Vielleicht sollte man dazu auch sagen, dass es keine Prozesse sind, die über Nacht ablaufen. Also gerade das Fallbeispiel aus Österreich, wo das ja Äquivalent des Arbeitsamtes sozusagen einen Algorithmus eingesetzt hat, um Arbeitssuchende einzugruppieren, das war ein Prozess, da war das politische Signal im Grunde genommen 8 Jahre vom wirklichen Einsatz, Testeinsatz erfolgt. Heißt also, wir sprechen hier fast von Dekaden. Die es braucht, ja, um von der Idee zum Einsatz eines Algorithmus zu kommen. Da ist die Verwaltung in jedem Fall etwas langsamer als die Wirtschaft. Das hat aber ab und zu mal Vorteile. Und ich glaube aber, dass die nicht ausreichend genutzt werden. Denn neben den Eingangskanälen, die Anita erwähnt hat, gibt es eben auch, also da nochmal die Unterteilung, entwickelt die Verwaltung selbst, also holt sie sich die IT-Expertinnen ins Haus und entwickelt durch die Mitarbeitenden das System, oder beschafft es das System, also bezahlt im Grunde genommen externe Dienstleister für die Entwicklung des Systems, Oder wir haben hier auch eine Art einen Förderweg, wo man entsprechende Förderung ausschreibt und darauf bewerben sich dann Externe. Und diese drei Wege haben ihre Vor- und Nachteile. Und das hat viel damit zu tun, dass dem Staat aktuell auch viele Kompetenzen fehlen und im Grunde genommen die Beschaffung wahrscheinlich eines der häufigsten Wege ist. Und hier gibt es richtig viele Fallstricke und Sachen zu beachten, beispielsweise die Abhängigkeit von großen Tech-Unternehmen. Aber da kann Anita, glaube ich, auch aus ihrer Zauberkiste der Praxis sprechen, was da für Herausforderungen auf einen warten. Ja, ich möchte vielleicht noch mal kurz reingrätschen. Ich möchte immer, ich versuche mal zu vermeiden, dass man sagt, ja, der Staat, wir sind ja hier föderal aufgebaut und sehr, sehr viel, also wenn ich die Hauptaufgaben hängen an den Kommunen und wir haben 11.000 Kommunen in Deutschland und ich stelle mir gerade vor, wir fangen in irgendeiner großen Stadt an, Hamburg, München, Berlin, und setzen dann ein KI-System zum Beispiel im Sozialamt ein und lernen das dort an. Das wird dort angelernt, das kann ich doch niemals auf ganz Deutschland ausrollen, weil jede dieser 11.000 Kommunen hat andere Anforderungen und hat auch eine andere Bevölkerungsschicht. Also das skaliert ganz einfach nicht. Also so viel Experten gibt es gar nicht in Deutschland. Da würde ich vielleicht versuchen zu differenzieren. Ich gebe dir völlig recht, dass so ein sehr sozial kontextabhängiges System skaliert nicht. Und das ist etwas, was uns eben auch ein besonderes Anliegen ist. Und da glaube ich, meine ich mit uns, Laila und mich, genau darauf hinzuweisen. Also gerade wenn wir jetzt über Kita-Platzverteilung reden, ist es zum Beispiel unterschiedlich. Manche Kommunen möchten Muttersprache besonders als Kriterium hervorheben. Andere wollen Entfernung zum Wohnort. Mhm. Und das ist eine völlig legitime politische Entscheidung, die hat mit der Technologie drunter nichts zu tun. Also erste Differenzierung ist, wie sozial eingebettet ist das System. Im Gegenzug dazu, diese Behördenübersetzung ist relativ wenig sozial eingebettet, die skaliert relativ gut, weil der Text, also die Wörter sind in jeder Kommune die gleichen, solange sie Hochdeutsch sprechen. Die zweite Differenzierung ist für mich die, ich habe einen technischen Teil und ich habe eben diese Einbettungsteil. Also die Technologie des Algorithmus ist deskaliert. Mhm. Und das ist etwas, was ich sehr bedauere, dass genau, und zwar auf kommunaler Ebene, mehr als irgendwo sonst, diese Kommunen miteinander ihre Beispiele nicht wirklich austauschen. Und da kann ich nur noch mal auf Next verweisen. Da gibt's eine Community zu Machine Learning und KI, wo genau dieses, schaut mal, wir haben das gemacht, es funktioniert gut, wo die Verwaltung miteinander ins Gespräch über diese ganz pragmatischen kleinen Lösungen, QR-Codes auf Schreiben, BAföG, Einlesung von Immatrikulationsbescheinigungen, minimal invasiv, aber super hilfreich. Und dieser Austausch passiert zu wenig, weil die Technologie könnten sie eben skalieren. Und dann müssten sie nur noch, in Anführungszeichen, diese soziale Einbettung anpassen, könnten aber den technischen Teil von einer Kommune zur nächsten weitergeben oder sogar gemeinsam entwickeln. Man könnte also mit 8 Kommunen zusammen so ein System entwickeln und dann zur Nachnutzung anbieten an andere. Das ja, aber dann müssen wir ja die Kompetenzen für das Training einer solchen KI, weil die KI kann das ja nicht von sich aus, die muss ja trainiert werden, die Kompetenzen müssten ja dann in den Kommunen, in Verwaltungen vorgehalten werden. Also in großen Kommunen ist das möglich. In kleinen Kommunen müssen die ausgegliedert werden. Da gibt es jetzt zum einen Beratungen, wo ich aus persönlicher Betroffenheit keinen Werbeslogan dafür einbaue, aber das geht. Und das andere sind tatsächlich Kompetenzzentren, über die man einfach nachdenken muss. Und auch das ist was wir in dem Next Paper sehr explizit aufgeschrieben haben. Wenn diese KI-Verordnung kommt und damit der ganze regulative Überbau auf die Kommunen einbricht, der damit einhergeht, brauchen die Kommunen Unterstützung und wir brauchen kommunale Kompetenzzentren, die sowohl diese ganze Aufbau, Entwicklung, Einbettungsfragen, aber auch eben Prüfung, Zertifizierung, Evaluation für die übernehmen. Das kann keine Kommune leisten, nicht auf Dauer. Das ist ja schon schwierig bei OZG. Aber Laila, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nein, ich finde, das ist ein gutes Stichwort, weil wir müssen weg von dieser Leuchtturm-Thematik an der Stelle. Ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, Thorsten. Genau, darüber haben wir uns kennengelernt, über die Leuchttürme. Ja, weil wir hören halt also von dem Fall in Hintertuffingen. Und dieser eine Fall ist jetzt das Leuchtturmprojekt für den Einsatz von KI in der Verwaltung. Wir müssen weg von dieser Mentalität, dass eben der Gewinner alles bekommt, nämlich die ganze ganze Aufmerksamkeit, die ganzen Gelder, sondern wir müssen eher dahin, eben zu kooperieren, vom internationalen Ausland zu lernen, denn die setzen in weiten Teilen algorithmische Entscheidungssysteme schon auch manchmal klüger ein als wir, Amsterdam und Helsinki, als gutes Beispiel genannt. Und deshalb müssen wir weg von Leuchttürmen und mehr in Richtung Kooperation. Und deswegen finde ich das Thema, ja, Austausch unter den Behörden, Austausch über die Kommunen hinweg, ganz, ganz toll und kann Anitas Punkt da nur noch bestätigen und verstärken. Vielleicht so, wie so ein Kompetenzzentrum für mich aussehen könnte. In meinem Kopf ist das im ersten Moment eine Homepage, auf der ein Werkzeugkasten aufleuchtet mit verschiedenen Kacheln. Und dann kommt da das fachliche Problem. Ich hatte vorher über diese Eintrittspunkte gesprochen. Und für mich steht die Fachlösung in der Mitte. Das heißt, ich als kommunaler Mitarbeitender würde dann anklicken, da ich möchte Kita-Plätze verteilen. Und hinter der Kachel kommt dann, es gibt diese technischen Systeme, diese Organisationen können dir helfen, das zu implementieren. Da sind Kontaktdaten, wende dich an diese Leute. Und wenn du irgendwo Fragen hast, dann ist hier die Nummer von Kompetenzmitarbeitender XY, ruf da an, wir helfen dir. Und ich glaube, das ist ja erstmal nur eine Sammlung von Informationen und von Beispielen. Aber allein diese Informationssammlung aus einer fachlichen Perspektive, nicht aus einer technologischen heraus, würde ganz viele Berührungsängste in der Verwaltung abbauen bei dem Thema KI. Ja, ich befürchte allerdings, das spreche ich aus Erfahrung der letzten Jahre, diejenigen, die diese KI-Systeme trainieren könnten oder das Know-how hätten, das sind die Sachbearbeiterinnen. Und die Sachbearbeiterinnen, die trauen sich überhaupt nicht, so einen Button zu klicken. Die gehen zu ihrem IT-Leiter und sagen, hier, guck mal, ich brauche da was, ich habe mal was gehört, da geht's irgendwas mit Intelligenz, mach mal. Und der läuft dann los mit diesen dünnen Informationen und macht dann mal irgendwas und hofft dann, dass seine Sachbearbeiterin damit zufrieden sind. Also da fehlt einfach auch der Weitblick, was überhaupt im Markt überhaupt möglich ist, was es überhaupt gibt, welche Möglichkeiten es da gibt. Da gibt es so viele Tellerränder, über die nicht drüber hinausgeschaut wird. Da vielleicht auch eine Beobachtung, die mich immer wieder überrascht, wenn wir anfangen, also wir jetzt als PD mit solchen Prozessen, das ist das Erste, was wir machen, uns zusammenzusetzen mit den fachlichen Ebenen, also eben den Sachbearbeiterinnen. Und wir kriegen sehr oft die überraschte Rückmeldung aus der IT, was will denn die Sachbearbeiterin in dem Termin, das ist doch ein IT-Thema. Nein, ist es nicht. Und genauso, ich will eigentlich idealerweise auch den Bürgermeister dabei haben, weil da sind politische Entscheidungen, die er nachher verteidigen muss, vor wütenden Eltern, Anwendern, wie auch immer. Mhm. Und diese, interdisziplinär ist immer ein viel bemühtes Wort, aber diese interdisziplinären Workshops, um erstmal drüber zu reden, welches gesellschaftliche Problem lösen wir hier gerade, die haben weder die technischen Umsetzenden noch die fachlichen Umsetzenden auf dem Schirm, dass sie einander brauchen. Keiner von denen kann das alleine. Ja, um da nochmal reinzugehen, am Ende des Tages geht es ja auch nicht darum, das perfekte algorithmische oder technische System zu finden, sondern das perfekte oder ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik. Und deshalb ist es umso wichtiger, auch wirklich alle mitzunehmen, die beim Einsatz von Technik auch gefragt sind. Und das sind neben den Betroffenen, die darunter im Zweifel auch leiden, eben vor allem die Leute an der algorithmischen Front, die algorithmische Systeme in ihrer alltagsberuflichen Praxis einsetzen müssen. Und dabei spielt das Thema Kompetenz und Vertrauen eine riesige Rolle. Denn also es gibt sowas wie so eine algorithmische Aversion. Das hat man festgestellt. Es gibt manche Situationen, wo der Rat eines Algorithmus konsequent abgelehnt wird, weil man der Technik nicht glaubt. Und auf der anderen Seite gibt es sowas wie so ein algorithmisches Übervertrauen, also Situationen, wo wir der Technik zu viel vertrauen. Und wann diese Situationen auftreten, also diese Aversion und dieses Übervertrauen, das wissen wir im Verwaltungskontext leider noch nicht genau genug. Also da haben wir eine wirkliche Wissenslücke, weil wir eben auch die Perspektive von SachbearbeiterInnen nicht ordentlich mit einbeziehen in der Analyse, aber auch in der Anwendung von Systemen. Und hier könnte man auf jeden Fall nochmal mehr Forschung betreiben, aber auch irgendwie mehr den Blick in die Praxis wenden, um herauszufinden, wie muss denn der Button gestaltet sein? Ja, welche Farbe, welche Größe, wie muss der blinken oder muss der durch den Bildschirmrand, also vom einen zum nächsten Rand schweben, damit am Ende des Tages das Zusammenspiel nicht auf Basis eines Übervertrauens oder eines Desinteresses passiert, sondern eben unter den besten Voraussetzungen. Ich habe noch kurz einen Einschub. Also wer glaubt, dass das Thema Vertrauen in KI oder Misstrauen in KI nicht in der Praxis vorkommt, der muss bloß mal sein eigenes Verhalten bei der Navigation beobachten. Vertraue ich dem, was das Navigationsgerät gerade gesagt hat, oder gucke ich nochmal hin, ob das wirklich sein kann? Ja, es hat auch viel mit der Expertenposition zu tun. Also eine geübte Autofahrerin wird wahrscheinlich den Navi auch vielleicht vermenschlichen und sagen, du hör mal, ich kenne den Weg besser, ich fahre jetzt hier links. Eine ungeübtere Person könnte eventuell verleitet sein, dem System zu viel Vertrauen zu schenken und im Zweifel den kürzeren Weg oder den schöneren Weg außer Acht zu lassen. Und von daher Vertrauen und Kompetenz hängen an dieser Stelle sehr eng zusammen. Ja, da komme ich auch gleich auf ein Thema. So eine KI kann ja auch hilfreich sein, um neue Mitarbeiterinnen einzuarbeiten. Wie passiert das aktuell? Aktuell werden die ersten 2-3 Wochen oder Monate neben eine erfahrene Sachbearbeiterin gesetzt und die gehen die Fälle gemeinsam durch. Dann bekommen die neue Mitarbeiterin erste einfache, leichte Fälle, weil die ja schon dran gekommen sind und die kann man dann einfach bearbeiten. Mit KI könnte ich mir diese 3 Monate Einarbeitungszeit relativ sparen, weil die KI ja Vorschläge machen könnte und sagen, das haben wir ungefähr 10-mal so entschieden und 3-mal so entschieden. Ja, vielleicht ein kurzes, was kann KI, was kann KI nicht? In aller Kürze, KI kann sehr gut mit standardisierten Situationen umgehen, die immer gleich entschieden werden. Das heißt, ein Beispiel würde überall dort funktionieren, wo die Fälle, die die Person bearbeitet, immer nach derselben Regel entschieden werden. Mhm. Was KI nicht gut kann und nicht mag, sind Ausnahmesituationen und Kontexte. Damit kann sie nicht so gut. Und das heißt, dort, wo die Fälle, wo entweder einzelne Ausnahmekriterien vorkommen oder wo es sehr kontextabhängig ist, da wie entschieden wird, ist die Gefahr, dass eine KI etwas standardisiert, was aber nicht standardisiert gehört, und damit deiner neuen Mitarbeitenden falsche Informationen gibt und sie falsch einlernt, sehr hoch. Und auch das muss man eben berücksichtigen, wenn man so eine KI einführt, sind die Prozesse, die dadurch abgenommen werden sollen, KI geeignet oder nicht? Jetzt spiele ich mal Advocatus Diaboli. Die Sachbearbeiterinnen würden natürlich von sich immer behaupten, dass jeder Fall individuell ist und keiner standardisiert, egal in welchem Amt man nachschaut. Das ist tatsächlich ein großer Punkt, der uns auch oft begegnet, wenn wir KI einführen, dass wir erstmal den analogen Prozess angucken müssen. Dass wir feststellen, wir sind noch gar nicht so weit, dass überhaupt die Frage ist noch gar nicht KI oder nicht, sondern der analoge Prozess ist optimierungsbedürftig. Und das da anzusetzen, ist die zweite Überraschung nach, wir wollen tatsächlich die Sachbearbeiterinnen einfügen, ist die zweite Überraschung ist, wir machen vor der KI-Runde nochmal so eine analoge. Leila, du wolltest noch ein Zitat bringen, glaube ich. Ja, der Chat, der Backchannel hier. Also im Grunde genommen, also ich kann es nicht besser sagen als dieses viel genutzte Zitat. Hast du einen scheiß Prozess, den du digitalisierst, hast du einen scheiß digitalen Prozess. Also am Ende des Tages ist die Ausgangslage die entscheidende. Und sich die genau anzuschauen, das Credo. Deshalb, Anita, du hast total recht. Aber vielleicht nochmal noch grundsätzlicher gefragt. Wir nutzen ja KI-Systeme nicht oder algorithmische Entscheidungssysteme, weil die so schön shiny und fancy sind und glänzen und schön teuer sind, sondern weil wir realisiert haben, dass bestimmte Prozesse, bestimmte Aufgaben so routiniert ablaufen, dass man im Grunde genommen nicht die kreative Denkleistung durch einen Menschen braucht. Und für diese Prozesse, für diese Momente sind KI und Algorithmensysteme total super. Und im besten Falle hat man dann mehr Zeit fürs Wesentliche, mehr Zeit für die wirklich kniffligen und kreativen Fragestellungen. Das heißt also, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels in der Verwaltung, vor dem Hintergrund, dass immer mehr Aufgaben und immer weniger Menschen vor Ort sind, um diese zu erledigen, müssen wir gut überlegen, wo können KI-Systeme uns wirklich Routineaufgaben abnehmen und wo haben wir vielleicht dadurch mehr Zeit für das wirklich Schwierige. Ich habe gleich noch eine Frage. Sind wir denn überhaupt rechtlich in Deutschland schon in der Verwaltung so weit, dass wir Dinge automatisieren können? Also eins meiner Lieblingsbeispiele, was ich immer wieder bringe, weil damit habe ich seit über 10 Jahren zu tun, ist die Beantragung einer Meldebescheinigung. Beantragung einer Meldebescheinigung kann nicht negativ beschieden werden. Das ist ein Prozess, der einfach eigentlich super automatisiert geht. Wir dürfen es aber nicht, weil es muss immer mindestens ein Mensch dazwischen sein, der nochmal einen Haken setzt und auf OK klickt. Also sind wir denn da schon so weit, dass wir das überhaupt machen können? Ich bringe das Lieblingsquäle-Argument jedes OZG-geplagten Verwaltungsmitarbeitenden, das Schriftformerfordernis killt tatsächlich auch mehr KI-Anwendungen, als es Prozesse und Mitarbeitende tun. Meine Hoffnung ist, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, mit der Verwaltung eigenen Geschwindigkeit. Aber mein Gefühl ist, dass wir zunehmend in die Position kommen, das rechtlich machen zu können und dass eben auch diese EU-Vorgaben uns das Leben eher erleichtern als erschweren an der Front. Also noch können wir nicht alles automatisieren, es geht einiges. Und auch diese rechtliche Prüfung gehört zu demselben interdisziplinären Prozess wie die fachliche, technische, politische. Ja, muss auch nochmal sagen, bei Automatisierung ist nicht immer KI oder Algorithmus im Spiel. Manche Dinge müssen haben einfach nur eine Ja-Nein-Entscheidung. Ich möchte auch nochmal diesen Punkt aufgreifen, den du gerade gemacht hast, von da muss der Mensch dazwischen sein, weil etwas, was häufig als Ausweg gezeigt wird, ist der sogenannte Human in the Loop. Also in dem Moment, wo der Mensch am Ende entscheidet, ist irgendwie alles gut, weil der Mensch ist ja unfehlbar. Mhm. Ja, und solange nur am Ende der Mensch irgendwie die Entscheidung, der Mensch muss das letzte Wort haben, dann ist gut. Das finde ich aus drei Punkten verstörend. Erstens wissen wir alle, dass menschliche Entscheidungen nicht der Goldstandard sind und nicht sein sollten. Zweitens und viel relevanter verschiebt es die Verantwortung für die getroffene Entscheidung vom Entwickler auf die arme Person, die das letzte Wort hat, was nicht immer die hochbezahltesten Menschen sind. Und drittens bringt es durch die Hintertür damit bestimmte Diskriminierungstatbestände wieder rein. Also egal wie antidiskriminierend wir die KI gemacht haben, wenn der Mensch das letzte Wort hat, dann kann dadurch halt doch wieder persönliche Vorliebe entscheiden. Und deswegen möchte ich hier auch einfach nochmal davor warnen, gerade in Verwaltungen werden gerne KI-Systeme als ungefährlicher betrachtet, bei denen Menschen am Ende entscheiden. Das stimmt nicht. Und wir müssen sehr genau hinschauen, was der Mensch entscheidet und unter welchen Bedingungen. Leila hatte schon gesagt, je nachdem, wo der Button platziert ist, kommen wir zu anderen Entscheidungsformen als Menschen, nicht als Maschine. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir schon ganz viel über Möglichkeiten gesprochen. Welche Möglichkeiten seht ihr denn konkret, also Anwendungsmöglichkeiten seht ihr konkret für KI oder Algorithmen in der öffentlichen Verwaltung? Also ich meine, was wir jetzt in den letzten Monaten oder Jahren versucht haben, ist immer mal wieder gute Fallbeispiele zu verdeutlichen. Und jetzt zuletzt meine Kollegin Julia Gundlach bei der Kita-Platzvergabe hat dort, glaube ich, gezeigt, dass der Einsatz von Algorithmen ein wesentliches Problem vor Ort lösen kann. Wenn ein Algorithmus beispielsweise eingesetzt wird, um die wenigen, zu wenigen Kita-Plätze zu verteilen, dann können diese Entscheidungen fairer und gerechter und transparenter gemacht und gefällt werden. Der Algorithmus würde nicht das Problem lösen, dass die Kita-Plätze insgesamt zu knapp sind, aber das weit verbreitete Problem in Berlin zumindest lösen, dass Eltern 11 Kuchen backen, die in 11 Kitas schicken, in der Hoffnung, dass sie einen der begehrten Plätze bekommen. Da hätten wir durch den Einsatz von Algorithmen beispielsweise ganz klare Transparenzkriterien. Auch Chatbots zum gewissen Teil bei routinierten Anfragen, da sehe ich total viele Chancen. Wo ich ehrlicherweise nicht so viele Chancen fürs Gemeinwohl sehe, sind eben bei diesen besonders kritischen Anwendungen, wenn es darum geht oder wenn beispielsweise Persönlichkeitsrechte verhindert werden oder eingeschränkt werden, wenn wir Gesichtserkennungstechnologie im öffentlichen Raum haben, ohne dass die Technologie überhaupt so weit ist oder wir eine gesellschaftliche Debatte geführt haben, dann ist der Einsatz von KI und Algorithmen durch den Staat eher ein Fehler als eine Chance. Vielleicht, um diese Beispiele von Leila nochmal in so Kategorien einzuordnen. Ich sehe drei Arten von KI-Anwendungen, die für die Verwaltung für mich sinnvoll erscheinen. Das erste ist der Umgang mit Informationen. Also wir haben so wie in allen Bereichen sonst auch Unmengen an Daten und kein Mensch hat da den Überblick. Und das heißt, solche Prognosen wie zum Beispiel, in welchem Viertel werden wie viele Kinder wann eingeschult werden, das kann man sehr schön mit KI aufbereiten. Da kann eine KI einfach helfen, informiertere Entscheidungen zu treffen. Basiskategorie, also Prognosen, Datenmanagement. Die zweite Kategorie für mich sind diese Automatisierungen. Also wir hatten vorher kleine Witze über OZG gemacht. Backend müssen ja immer noch die einzelnen Fachverfahren teilweise händisch übertragen werden. Also ich nehme den Datensatz, tippe ihn aus dem einen Fachverfahren ins andere Fachverfahren ab und damit kann ich mich gut und gerne 8 Stunden beschäftigen, ohne auch nur eine graue Zelle bemüht haben zu müssen. Das kann eine KI definitiv auch besser. Also diese ganzen Automatisierungsschnittstellen, Interoperabilitätsfragen könnte eine KI besser machen. RPA, und das Letzte, da gibt's auch bei der Next eine Gruppe. Genau. RPA ist eine Form dessen. Und das Letzte, und da sind wir sehr nah an der Gemeinwohldebatte, die leider ja zum Glück auch vorantreibt, ist Bürgernähe. Also mein liebstes Beispiel ist, ich habe 2 Kinder, ich musste im Wochenbett irgendwelche Elterngelddokumente zusammensuchen, die dem Staat alle längst vorlagen, händisch kopieren, zur Post schicken, einreichen, statt dass der Staat sich die einfach aus den jeweiligen Registern zusammensucht. Und da gibt es zu unserer aller Überraschung nordische Modelle, bei denen mir ein Elterngeldantrag zugeschickt wird und ich per Opt-out sagen kann, passt oder passt nicht. Das ist ein Beispiel dafür, wo ich Prozesse bürgerfreundlicher machen kann oder Chatbots. Ja, da kann ich einfach mein Interface in Richtung Kunden, wenn ich jetzt sehr wirtschaftlich formulieren will, deutlich verbessern mit KI. Ja, da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema Predictive Government. Weil wenn ein Kind geboren wird, es ist ja nicht überraschend, dass dann auch Elterngeldanträge gestellt werden, irgendwann auch die Einschulung ansteht. Also das kann ich alles mit so Vorherberechnungen und Vorhersagen tatsächlich auch machen. Da brauche ich noch nicht mal KI dafür, weil ich weiß, das Kind ist 6 und kommt mit 6 dann in die Schule. Da brauche ich noch nicht mal eine KI, da brauche ich noch rechnen können. Das Thema, wann man KI braucht und wann nicht, ist dann das Thema für den nächsten Podcast. Genau. Noch eine Kurve, bevor wir jetzt hier in die Abschlussrunde gehen. Wie geht's jetzt weiter bei dem ganzen Thema KI und öffentliche Verwaltung? Das ist jetzt der Blick in die Kristallkugel. Also im besten Fall geht es so weiter, dass die öffentliche Hand insgesamt das Thema Technologie nicht dystopisch und utopisch diskutiert. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt alle Unkenrufen folgen und sagen, also der Einsatz von Algorithmen und KI wird all unser Untergang sein. Denn das ist nicht der Fall. Wir haben heute diskutiert, es gibt bestimmte Risiken, die wir angehen können, wenn wir Prozesse klar strukturieren, vielleicht den 22 Schritten aus der Handreichung folgen und uns noch Beraterinnen ins Haus holen. Aber diesen Risiken können wir insgesamt begegnen. Und auf der anderen Seite sollten wir aber auch nicht hip hip hurra rufen und überall die KI und Algorithmen draufwerfen, wo es irgendwie ja glänzend und shiny ist, sondern wirklich hier gut überlegen, wo stiftet der Einsatz von Technologie wirklich eine Hilfe, welche Probleme können damit ernsthaft gelöst werden oder teilweise gelöst werden und was brauche ich eigentlich insgesamt, um die Technologie einzubetten. Und wenn die Verwaltung diesem Credo folgt, also sowohl Risiken minimieren als auch Chancen aufzeigen oder Chancen nutzen, dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Und ich habe auch den Eindruck als ja, naive Optimistin, dass wir da eigentlich auf einem guten Weg sind, dass es viele Expertinnen bei Next, bei anderen Vereinen gibt, die sich genau mit diesen Fragestellungen ernsthaft auseinandersetzen. Und deshalb glaube ich, dass es für uns und die Gesellschaft und die Menschheit ganz gut steht. Ich würde das vielleicht noch in ein Bild verpacken, was man nicht so schnell vergisst. Es gibt den schönen Satz, dass KI in der Verwaltung sei ein bisschen wie Sex. Alle reden drüber, niemand hat ihn. Und ich finde, das Beispiel trägt insofern, als dass wir, die Lösung ist weder keinen Sex zu haben, noch irgendwie ungeschützt, sondern wir müssen irgendwie über Verhütung reden und wir müssen über Konsens reden. Aber dann können wir einfach richtig Spaß haben. Und ich freue mich auf den Spaß haben Teil, solange er eben im Rahmen passiert. Das Bild müssen jetzt alle aus dem Kopf bekommen. Genau, ich muss jetzt den Podcast explicit taggen. Ihr seht es nicht, aber wir haben hier alle einen roten Kopf. Ich sehe, ja genau. Aber vielen, vielen Dank für die letzte Stunde. Vielen Dank für eure Ausführungen. Ich sehe schon, wir werden eine riesengroße Liste an Links zum Nachlesen haben. Ich glaube, das Thema ist noch nicht ausschöpfend besprochen. Ich denke, das ein oder andere werden wir hier nochmal besprechen. Vielen Dank, Anita, Leila, danke und wir sehen und hören uns wieder. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fürs Zuhören. Informationen zu Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com.